Sehr verehrte liebe Kameraden, Frauen, liebe Kameraden, es war noch aus meiner Zeit, aus meiner heilen Zeit, und dafür bin ich meinem Herrn Gott so dankbar, dass ich die Gnade früher geburt habe. Ich möchte meine Ausführungen beginnen mit den Worten von Theodor Fontane. Fürchtet es nicht, wenn die Menge aufschreit, denn nichts ist so gehasst und gefürchtet wie die Wahrheit. Und wenn ich dieses Thema nehme, die Wahrheit soll alle meine Ausführungen begleiten von Anfang an. Auch wenn die Wahrheit wieder manches erwarten gegen mein eigenes Volk oder meine eigene Führung ausspricht. Die Wahrheit ist bei mir Nummer eins. Genauso wie Galilei oder Bertolt Brecht es gesagt hat in Galilei, wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Und wer die Geschichte genau verfolgt in den letzten Jahrzehnten, der weiß, dass die Lüge herrscht hier und nicht die Wahrheit. Und wenn die Wahrheit ans Tageslicht kommt, dann wird derjenige, der sie ans Tageslicht bringt und uns zeigt, verfolgt. Hier beginne ich nun gleich mit den ersten Stationen, wichtigen Stationen meines Lebens. Mit 9 Jahren kam ich auf die staatliche Bildungsanstalt in Plön. Das waren die ehemaligen Kadettenanstalten des kaiserlichen Heeres. Und im Friedensdiktat von Versailles, nicht Vertrag, Diktat, sie haben uns aufdiktiert, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, was wir den fremden Mächten, den Siegermächten alles einzuräumen haben, nämlich die Schifffahrt auf dem Rhein, durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal, auf der Elbe, alles kostenfrei. Das nur kleine Beispiele. Wir durften keine Luftwaffe haben, wir durften nur beschränkte Marine haben, wir durften nur 100.000 Mann hier haben. Dabei waren wir geopolitisch doch genau im Herzen von Europa angesiedelt und nach allen Seiten mehr oder weniger neidische Nachbarn, die Territorialansprüche stellten gegen das Reich. Ich will das so erzählen, wie es wirklich war. Und das war die NPEA in Plön. Erst war es die staatliche Bildungsanstalt, weil die Kadettenanstalten durch den Versailler Vertrag, Diktat, verboten waren. Dann machte der deutsche Staat, die Weimarer Republik, daraus staatliche Bildungsanstalten. Und 1933 kam ich im April nach Plön. Und im Sommer 1933 wurden es dann die nationalpolitischen Erziehungsanstalten, NAPULA im Jargon gesagt, oder NPEA. Sie unterstanden nicht der Partei. Sie unterstanden nicht irgendwelchen Ordnungsgruppen im Dritten Reich, sondern sie unterstanden dem Reichserziehungsminister. Und da waren wir im Gelände in Plön und ganz zu Anfang, ich war Landsknechtstrommler in unserem Zug, da waren wir im Prinzengarten vom Schloss. Die damaligen Generationen wurden hineingeboren in ein Jahrhundert der Lüge, des Betruges, der Heuchelei. Unser deutscher Publizist Szymanek schreibt sehr richtig: Wenn der US-Präsident Truman offen einräumt, dass ein von den Siegern entworfenes Geschichtsbild immer einseitig sein wird. So liegt darin unausgesprochen die Aufforderung, auf Seiten des Besiegten für die notwendigen Korrekturen zu sorgen. Bei uns in Deutschland ist in dieser Hinsicht jedoch nach über 60 Jahren nicht viel geschehen. Und wenn was geschah und einer für die Wahrheit eintrat, das wissen Sie alle, wenn Sie nur die Tagesthemen verfolgen, dann wurde er gegriffen und verurteilt. Dann wurde er in den USA festgenommen, in Kanada festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert. Und so gibt es per anno, also im Jahr, ungefähr 800 bis 1000 Prozesse dieser Art, wo nur diejenigen, die für die Wahrheit eintreten und das auch offen bekunden, verhaftet wurden. Ich gehe eben vom Thema ab, weil es so schön passt. Schon Bismarck hat gesagt, Sie, die Engländer, die wollen sich von uns nicht lieben lassen. Oh, Entschuldigung, das bin ich in der Rekrutenkompanie auf dem Denholm Stralsund, machen Ehrenbezeigungen vor unserem Unteroffizier. Und mir hat vorhin einer der Bundeswehr gesagt, so zackig waren wir auch als Rekruten. Ein Bericht der englischen Zeitung Saturday Review, überall liegt der englische Geschäftsreisende mit dem deutschen Hausierer in Konkurrenz. Eine Million Verärgerungen können den größten Krieg verursachen, den die Welt gesehen hat. Wenn Deutschland morgen aus der Welt vertilgt würde, gäbe es übermorgen keinen Engländer, der nicht reicher wäre als heute. Völker haben jahrelang um eine Stadt oder ein Erfolgsrecht gekämpft. Sollten sie nicht um einen jährlichen Handel von 250 Millionen Dollar Krieg führen? England ist die einzige Macht, die ohne enormes Risiko und ohne Zweifel am Erfolg Deutschland besiegen kann. Eine Vergrößerung der deutschen Flotte würde nur dazu beitragen, den Schlag, den Deutschland von England erhielte, umso schwerer fühlbar zu machen. Seine Schiffe würden bald auf dem Grund des Meeres liegen oder als Prise in englischen Häfen eingebracht werden. Hamburg und Bremen, der Kieler Kanal und der Ostseekanal würden unter Englands Kanonen liegen und warten müssen bis zur Festsetzung der Kriegsentschädigungen. Wenn unser Volk so weit vollendet ist, können wir Frankreich und Russland zurückrufen. Nehmt euch von Deutschland, was ihr haben wollt. Und ich wiederhole mich, Germaniam esse delendam. Und das stand drin in der englischen Zeitung am 11. September 1897. Da war der deutsche Reichskanzler von 1933 gerade 8 Jahre alt. Andere englische und internationale Befreier haben ja auch gesagt, wir wollen nicht, dass Deutschland von Adolf Hitler zerstört wird. Adolf Hitler kann ihnen bleiben. Aber wir wollen zerstören, dass Deutschland Friedrich des Großen und Bismarck. Und so war der Ausbruch der zweiten Hälfte des 30-jährigen Krieges geplant und vorbereitet. 30-jährige Krieg 1618-48 und der zweite 30-jährige Krieg, wenn man so will, 1914 bis 1945. Das war ein und dasselbe alles. Ich war am 1. September 1939 Fähnleinführer im Jungvolk. Vorher war ich NPA und meine Leistung in Geschichte und Geländesport, Fahrten waren hervorragend. Ich habe manches Lob, Gottlob bekommen. Wir haben die Pflicht gehabt, die Auslandsdeutschen dienen einer Sache wegen, in Nordschleswig auf dem Balkan zu besuchen und zu unterstützen und zu stärken. Und das haben wir gemacht. Aber meine Leistungen waren unbefriedigend in Mathematik und ähnlichen Fächern, sodass mein Vater kurz entschlossen sagte, alter Freund, es ist Schluss. Wie mein ein Jahr älterer Bruder Friedrich Wilhelm Marlow, der ist 22 geboren, ich 23, kam ich dann in Celle auf die Schule und war dann natürlich im Jungvolk freiwillig und war Fähneinführer und wir waren begeistert, haben Fahrten gemacht, sind auch ins Sudetenland marschiert im Sommer 1939. Und dann kam ich auf die Gebietsführerschule nach Dibbersen und da begann der Zweite Weltkrieg. Und was haben wir gemacht? Augenblicklich und sofort, nolens volens, wir mussten es tun. Die deutsche Wehrmacht hatte für einen Zweifrontenkrieg gerade für 14 Tage Munition. Damit wollten wir die Welt erobern, wie unsere Freunde und Feinde und Befreier gesagt haben. Und wir sofort haben wir uns gemeldet und wir waren dann in Bergen-Belsen in einer Munitionsfabrik und haben Munition gefertigt. Und dann hatte der Krieg uns mehr oder weniger voll erwischt. Die Marine war nicht vorbereitet. Wir haben ein Flottenabkommen mit den Engländern getroffen, 1935. Da durften wir 45% der englischen U-Bootswaffe haben. Da durften wir entsprechende Zahlen auch von Schlachtschiffen etc. pp. Haben. Aber wir hatten keine Mannschaften dafür. Und so hat man auf deutscher Seite zwangsläufig gesagt, mit der Versetzung von der Obersekunda zur Unterprima könnt ihr den Reifevermerk kriegen als Abitur. Und viele von meinen Kameraden, die überlebten, konnten mit diesem Reifevermerk dann 1946 in Göttingen etc. studieren. Aus meiner Klasse meldeten sich 3 Mann und wir wurden dann eingezogen. Und dann wurden wir abkommandiert zur Rekrutenkompanie auf den Dehnholm nach Stralsund. Da haben wir vorhin das Bild gesehen mit der Ehrenbezeichnung. Um Fronterfahrung zu bekommen, wir waren 17, 18 Jahre alt, auf verschiedene Einheiten. Und ich kam auf die geheime deutsche Kriegsflotte, die sich in Belgien und in Holland versammelt hatte, um, wie die amerikanische Kriegspropaganda gesagt hat, über Spanien, Gibraltar, Marokko, Brasilien, Mexiko nach dem Süden der Vereinigten Staaten von Nordamerika einzufallen. Und wir haben dann die moderne deutsche Kriegsflotte, die auf alles vorbereitet war, in Holland erlebt. Das waren verrottete, ausgebootete Schlepper und Hafenfahrzeuge aus Rotterdam und Amsterdam. Und die kriegten oben drauf ein MG, eine 2 cm Kanone. Und 8er Minensuchgeräte, ein großer Tampen für die Ankertauminen. Und dann haben wir also da unsere Übung gemacht. Und dann wurde ich versetzt auf die modernen Minensuchboote nach Royang, das ist in der Gironde-Mündung. Und von dort aus brachten wir deutsche Hilfskreuzer in den Atlantik durch die Biscaya durch und zurück holten wir die dann wieder, wenn sie überlebten. Nach Royang, 8. Minensuch, das war das da eben, kam ich auf die Marineschule, um die Marineoffiziershauptprüfung zu machen. Und da haben wir uns angestrebt und wir haben uns wirklich bemüht, möglichst schnell was zu machen, weil wir an die Front wollten, das Reich zu schützen. Wie ich schon sagte, dienen einer Sache wegen, dem Reich zu dienen und nicht mein Tantiem oder mein Portemonnaie. Und ich hatte die Prüfung gut bestanden in Flensburg-Mürwik. Und dann hat man Folgendes gemacht. Dann hat man diese kleinen jungen Fähnriche, das war bei mir also 1942, nicht, da war ich 19, auf U-Boote zu schicken, die auf Feindfahrt gingen. Und ich stieg ein auf das Boot 517 unter dem Kommandant Paul Hartwig, der den Krieg überlebte, allerdings in Gefangenschaft, und der nachher Flottenchef der Bundesmarine der BRD war. Ich melde mich dort, den Seesack habe ich nach Hause geschickt und melde mich an Bord, und so wir hatten noch nie ein U-Boot gesehen oder geschweige denn waren an Bord von so einem Boot. Wir sollten nur eine sogenannte Praktikantenfahrt machen, um möglichst vertraut zu sein, praktisch vertraut zu sein mit dem U-Boot, mit der ganzen Technologie, mit den Torpedos etc. Und ich meldete mich in blauer Uniform an Bord und dann kriegte ich sofort also meine graue Arbeitsuniform und wir liefen aus dann über Kristiansand, Norwegen in den Atlantik und sollten vor Neufundland auf- und ab patrouillieren. Und unser Kommandant war ein echter Preuße. Das war einer, den wir brauchen heute. Und der fragte die oberste Marineleitung zu Hause, er bitte um Erlaubnis, in den Lorenstrom einlaufen zu dürfen. Wenn Sie sich die Karte vorstellen können, wir sind dann eingelaufen. Wir lagen vor Neufundland durch die Belle Isle Straße, nördlich von Neufundland. Rechts war Alaska und links war Kanada. Und durch diese schmale Straße ging unser wunderbarer Kommandant durch. Und wir wurden nicht entdeckt. Aber wir kriegten dann im Lorenzsturm furchtbar viel auf den Kopf. Wasserbomben, Fliegerbomben. Aber haben selbst, unser Kommandant, 10 Schiffe mit 45.000 Tonnen versenkt. Und Sie müssen sich vorstellen, nach beiden Seiten sah man Land. Nachts, wenn wir aufgetaucht fuhren, am Tag konnten wir das natürlich nicht, auch schon damals nicht, da sah man links und rechts die Lichter, die hatten keine Lichterbegrenze oder Begrenzung, sondern das ist Verdunkelung. Damals hatten die da gefeiert und wir kriegten das alles draußen mit. Na, nachdem wir unsere Torpedos verschossen hatten, kriegten wir Order, zurückzulaufen. Und wir sind dann eingelaufen nach Lorient. Wir gehörten zur zweiten U-Flottille. Und dann wurden wir verabschiedet, wir beiden Fähnriche, Pat Brinkmann und ich. Pat Brinkmann, ich denke, seiner in Ehrfurcht. Auf der nächsten Feindfahrt ist er in der Biscaya gefallen. Mein Bruder Friedrich Wilhelm, ein Jahr älter als ich, wie ich sagte, der ging in die Crew Oktober 40. War also dasselbe wie bei mir. Wir waren damals so 17, 18 Jahre alt. Und der hat sich da gemeldet und der musste auch die Praktikantenfahrt machen. Und wenn ich da eben sagen darf, das war unser ganz neues Boot, da waren wir bei unserer Patenstadt in Heilbronn und wurden da wunderbar empfangen und gefeiert. Das war also schon 44 im Sommer. Mein Bruder machte also seine Praktikantenfahrt Am 7. Dezember 1941 ist er vor Gibraltar gefallen. Kein Überlebender. Na, und wir wurden dann verabschiedet von Paula Hartwig. Und der sagte dann zu uns, zu Pat Brinkmann und mir, wo eiserne Kreuze verliehen wurden und die U-Boots-Abzeichen und so weiter, verdienen sich ihre Meriten selbst später. Na, ich kam dann auf die Torpedoschule, erst auf die ULD nach Pillau, U-Boots-Lehrdivision, wo wir praktisch als Wachoffiziere durchexerzieren mussten und eingeübt wurden. Hinterher, das ging alles ruckzuck, hinterher dann auf die Torpedoschule, dann auf die Nachrichtenschule in Flensburg, dann auf die Flakschule nach Swinemünde und wegen der Fähnrichsflausen kam hinter all diese Lehrgänge noch ein Zugführerlehrgang in Neustadt in Holstein, wo wir von Gefreiten angespitzt wurden nach Strich und Faden und mit den Füßen wieder an Deck kamen. Und ich wurde dann abkommandiert zur 10. U-Flottille nach Lorient auch auf das Boot U-123, U-123. Doch eins, das bleibt bestehen. U-123 wird niemals untergehen. Das haben wir gesungen immer. Und dieses Boot produzierte dann im Laufe des Krieges 5 Ritterkreuze und einen Eichenhaub. Und wir liefen aus und ich war zweiter Wachoffizier. Und wir mussten natürlich eine Menge lernen und mussten uns zusammennehmen und liefen aus nach Brasilien. Und da haben wir auch furchtbar viel Wasserbomben gekriegt und Fliegerbomben. Damals war die alliierte Luftwaffe gerade im Anfang, die U-Boot-Waffe zu besiegen. Wir hatten keine Chance mehr, über Wasser zu fahren. Das war mehr oder weniger später noch fast Selbstmord. Wir mussten immer unter Wasser fahren und nur über Wasser, nachts zum Aufladen der Batterien. Und auf der Rückfahrt, und das werde ich mein Leben nicht vergessen, am 7. November 1943, kurz vor der Biscaya, ich war oben auf der Brücke, hatte Wache, ich war Flak-Offizier und drehe mich um und sehe den Steuerbordachter raus, eine englische Moskito im Sturzflug auf uns zukommen. Ich rief sofort, auf Gefechtsstation, alle Waffen klar zum Schuss, Herr Kaloy, eine Moskito ist im Angriff. Und die flog dann um das Boot herum. Mart Struve, dessen Braut kriegte ein Kind gerade und er wollte im Urlaub heiraten, der stand im Turm und rauchte eine Zigarette. Und wir oben, wir guckten, was die Moskito macht. Und jeder hatte seine Gefechtsstation, auch der zweite Wachoffizier, KCM. Und meine Gefechtsstation war hinter dem achteren Vierling. Vierlingflak, 2 cm. Diese neuen, die modernisierten Boote hatten 2 Zwillinge, 2 cm und ein Vierling, 2 cm. Und als der im Anflug war, und da sah ich es blitzen, es schoss, und dann guckte ich nach, was machen die auf der Brücke? Die hatten alle Deckung genommen hinter den Panzerblenden. Durften sie ja auch, denn sie hatten ja in dem Moment, wo das passierte, keine Funktion. Und ich tat es auch. Dabei war meine Gefechtsstation, wie ich eben sagte, beim achteren Vierling. Und als der abgeflogen war, meldete der Rudergänger, Herr Leutnant, ich bitte um Ablösung. Was ist denn los? Was ist denn? Ich bin verwundet. Da ist das Geschoss, das muss so wie Rudels U-87, eine 3,5 Panzerabwehrgranate gewesen sein, unter meinen Füßen auf der Brücke den Turm durchschlagen haben und im Turm detoniert. Mats Struve war auf der Stelle tot, der Rudergänger war schwer verwundet, der sich verloben, der heiraten wollte. Und dann kam die Moskito nochmals an und flog nochmals an. Und wieder ballerten unsere 2 Zentimeter entgegen, was sie nur konnten. Aber er drehte ab und haute ab. Wahrscheinlich, weil er auch schwer getroffen war. Und was sagt mein wunderbarer Kommandant zu mir? 2 WO. Das nächste Mal gehen Sie aber auf Gefechtsstation. Man stelle sich das mal vor, diese Kameradschaft, dieses väterliche, möchte ich fast sagen, Wohlwollen und Mitgefühl. Ein anderer hätte sagen können, wegen Feigheit vor dem Feind wird er rausgeschmissen. Na, und dann liefen wir in Lorient ein, haben unseren lieben Mats Struve da beerdigt. Das ist ein Bild von mir. In Danzig kriegt die U-Boot-Frontspange, die war damals gerade erst etabliert worden, verliehen. Und das war also später dann eben. Und dann haben wir Mats Struve beerdigt und der andere kam ins Lazarett. Und dann liefen wir aus zur nächsten Feindfahrt. Das war im Dezember 1945. 44. Und dann liefen wir aus nach Nigeria, westlich Afrika. Und haben da ein bisschen Erfolg gehabt, aber wie ich schon sagte, der U-Boot-Krieg war für uns praktisch verloren. Wir mussten was tun. Irgendwas musste entwickelt werden. In der Heimat hat man furchtbar gearbeitet und gesagt, Mensch, was machen wir jetzt bloß? Und dann liefen wir zurück, hatten keinen Erfolg und wollten auftauchen, um nachts die Batterien wieder aufzuladen. Und da sagt der Funkmat aus dem Funkraum, wir hatten ein Funkmessbeobachtungsgerät gegen die Funkmessanlagen der Engländer. Ortung, Alarm, wieder runter. Nach einer halben Stunde wieder hoch, versuchen wir es nochmal. Ortung, Alarm, wieder runter und so weiter. So ging das 3-4 Mal hintereinander. Und unser wunderbarer Kommandant sagte dann, Offizierin, Offiziersmesse, was machen wir jetzt? Wir sind verloren. Wenn wir nicht irgendwas unternehmen jetzt, was Durchgreifendes. Und da sagten wir alle, Herr Kaloy, nächstes Mal bleiben wir oben. Also auftauchen, alle Geschütze besetzen, neue Munitionsmagazine einsetzen und so blieben wir oben und dicker Nebel, keine Ortung und liefen dann ein nach Lorient. Und in Lorient kriegten wir dann die Order, das Boot wird außer Dienst gestellt, das war so ziemlich alt und klapperig. Und ihr kriegt eins von den neuen Booten, die entwickelt worden sind. Das waren die großen Elektroboote, Typ 23, ungefähr 250 Tonnen. Und die Typ 21 Boote, 1600 Tonnen, 6 Torpedorohre vorne, mit einem großen Schnorchel, mit einem Luftmast, um unter Wasser die Batterien aufladen zu können, mit dem Diesel. Und ein Teil der Besatzung durfte noch in Urlaub fahren, aber die meisten eben nicht, weil der Feind schon ins Reichsgebiet eingedrungen war. Und ich fuhr dann mit einem Teil der Besatzung erstmal nach an den Tegernsee ins U-Bootsheim. Und auf der Fahrt zurück nach Hamburg, Tieffliegerangriff, amerikanischer Yachtbomber, von Italien kommen, nicht auf den Zug am Chiemsee da. und auf die Frauen und Kinder und so weiter. Und ich schnappte mir so ein kleines Kind unter den Arm und lief da in einen Wald rein, nahm hinter einem Baum Deckung. Mama kam hinterher und so passierte uns Gott sei Dank wenig. Und dann fuhren wir mit der Besatzung über Leipzig, Berlin, Magdeburg nach Hamburg. Alle anderen waren kaputt gebombt, die Schienenwege. Und in Hamburg war unser Wohnschiff kaputt gebombt. Und dann haben wir ein neues Wohnschiff bekommen, mussten neue Uniformen kriegen und konnten dann weiterhin die Fertigstellung von U-2506, dem Typ 21 Boot, verfolgen bei Blumenfoss. Und dann fuhren wir mit dem Boot durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal in die Ostsee, mussten Probefahrten machen und mussten alles durchexerzieren. Man hatte ja keine Erfahrung mit den Typen. Und wir waren zum Schluss der ganzen Ausbildung in Pillau, in See draußen, in der Ostsee, nachts unter Wasser und plötzlich furchtbare Detonationen. Und wir sagten, Mensch, das waren ja alles mehr oder weniger alte Frontschweine, das war ein Torpedo. Da haben wir gesagt, wieso kann hier vor Danzig, Gotenhafen, ein Torpedo detonieren? Wir bleiben unten, sagt der Kommandant. Und morgens gehen wir auf Seerohrtiefe, Schnorchel raus, um die Batterien aufzuladen. Und da kommt ein deutscher Zerstörer auf uns zugelaufen und dann kriegt man ja Order, wenn in unserem Gebiet ein Zerstörer oder was auf uns zukommt, sofort auflaufen und Erkennungssignal geben, nicht? Und wir tauchten auf und so kiewig wir immer waren damals, Kommandant machte einen Winkspruch an den Zerstörerkommandanten, K an K, Sie können das aber gut. War natürlich Spaß gemeint, nicht? Und das kriegten wir wieder, K an K, Sie hätten ja auch das russische U-Boot sein können, das in der letzten Nacht die Wilhelm Gustloff versenkt hat. Da waren wir also in unmittelbarer Nähe von der Versenkung. Und da kam die umerzogene BRD-Presse vor ein paar Jahren an und sagte, wir haben uns geweigert, die Flüchtlinge von der Gustloff aus dem Wasser zu ziehen. Und was ich Ihnen eben sagte, das war die reine Wahrheit. Wir waren ja auf 60 Meter Tiefe, aber konnten nur ahnen, aber wir konnten niemals glauben, dass da ein Torpedo explodiert. Vor Danzig. Dann mussten wir einlaufen nach Gotenhafen und die Kommandanten wurden bestellt zum Befehlshaber und dann kriegten wir Order nach Hause, in die Werften, Schluss machen, Schlussarbeit machen und die Boote frontreif werden lassen. So schnell wie möglich, wir brauchen euch. Und die neuen Boote, die dürfen keine fremden Soldaten oder Menschen oder Zivilisten oder Flüchtlinge an Bord nehmen aus Gründen der Geheimhaltung. Und mein wundervoller Kommandant, ich grüße dich, Horst von Schröter, in Ehrfurcht. Er ist gestorben vor 6 Wochen. Mein Kommandant sagte zu mir, 1-4-0 war ich inzwischen, gehen Sie an Land, suchen Sie sich 30 Flüchtlinge aus, möglichst alte Leute und Kinder und Frauen. Und die sollen sich heute Abend um 18 Uhr bei dem Kran da hinten treffen. Und dann nehmen wir sie an Bord. Und da legten wir ab, fuhren dahin zu dem Kran. Und die ganze Besatzung von uns stellte sich oben hin und stellte sich so mehr oder weniger auf Spalier, damit man das nicht sehen konnte. Und dann kamen die Menschen an Bord. Erschütternd, nass, geweint, aufgeregt, zerstört und kriegten erstmal unsere Kojen und kriegten was zu essen. Und wir liefen dann aus nach Travemünde, ein bisschen Angst hatten sie, als wir den Tauchversuche machten. muss man ja immer wieder ab und zu Tauchversuche machen wegen der Gewichtsverlagerung. Und jetzt waren plötzlich 30 neue Leute da an Bord gekommen. Das übrigens ist die Kapitulation in Norwegen, in Bergen. Die Flagge wird niedergeholt, aber nicht vom Typ 21 Boot, sondern von einem Typ 7C Boot, was in der Nähe lag. Ja, und dann liefen wir nach Travemünde aus, schickten unsere Flüchtlinge an Land und fuhren durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal. Das war alles schon vermint von den Engländern nach Hamburg, Blum und Voss. Und da wurden Restarbeiten gemacht. Und da musste noch eine wesentliche Arbeit erledigt werden, wobei das Boot nur im Schwimmdock sein konnte, also unter der Wasseroberfläche. Und ich war Wachoffizier vom Dienst und wir gingen da nach zu Blum und Voss, fuhren wir hin und rinnen ins Schwimmdock und aufgedockt. Und ich hatte Wache, Fliegeralarm. Schwerer englischer Bombenverband im Anflug auf Hamburg. Ein starker Verband. Naja, sagen wir, die wollen ja nur die Wohngebiete treffen. Uns bei Blum und Voss war ja nicht allzu viel passiert bisher. Und ich war oben auf dem Turm und habe die drei anderen, die bei meiner Wache waren, unten runtergeschickt. Ich sage, mach die Luken dicht. Aber die Sprechrohre, die lasst auf, damit wir uns verständigen können. Und wenn irgendwas ist, sage ich euch sofort Bescheid. Und ich konnte dann den Verband beobachten, wie der genau auf unser Dock zukam. Und dann habe ich gesagt, Kameraden, die kommen auf unser Dock zu. Haltet euch alle fest und seid klar zum Aussteigen. Und dann hat es geballert und gebumst, wie verrückt. Und der Steg von unserem Schwimmdock zum Festland wurde getroffen und zerfetzt, aber uns ist nichts passiert. Dann kam der Kommandant und sagte, Mensch, Kinder, alles in Ordnung? Ja, alles okay, Herr Kalorö. Nein, das haben wir nicht gesagt. Alles in Ordnung, haben wir gesagt. Und dann sind wir ausgelaufen auf Feindfahrt, konnten natürlich bei Blum und Voss im Hafengebiet nicht bleiben, sondern sind in Blankenese an den Anleger gefahren und haben da Rohöl übernommen und Torpedos übernommen noch. Und dann sind wir durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal nach Kiel. Da haben wir auch noch ein paar Übungen gemacht. Dann sind wir weitergefahren mit dem neuen Boot nach Kristiansand. Und da waren Bauingenieure von der U-Boot-Fabrikation an Bord, da haben alles mit durchgecheckt. Und Tieftauchversuch. Die neuen Boote sollten 400 Meter tief tauchen. Und bei 200 Meter plötzlich ein großer Knall. Da ist der druckfeste Schlauchbootbehälter, der an Oberdeck war und dem man an Oberdeck den Deckel aufschrauben konnte und das Schlauchboot rausholen, der war eingedrückt. Also nichts 400 Meter. Gut, das haben wir kurz repariert. Dann auslaufen Richtung Gibraltar. Und wir waren draußen in See. Und da muss ich immer wieder die sogenannten Historiker korrigieren. Es war nicht ein Typ 21 Boot draußen, sondern drei. U2511, das war Schnee, Eichenlaubträger. Ein anderes Boot in der Nordsee. Und wir, Kapitänleutnant von Schröter, Ritterkreuzträger, waren gerade draußen. Also drei Boote waren schon auf Feindfahrt und 180 Boote waren fast fertig. Da kann man nur in Ehrfurcht den Kopf neigen vor dem, was die deutsche Bevölkerung geleistet und ertragen und getan hat. Dass sie noch in dieser Zeit so viele U-Boote fertiggestellt haben, neue Entwicklungen durchgeführt haben. Da wurden im ganzen deutschen Vaterland die U-Boote, die neuen U-Boote in Sektionen gebaut. Und die kamen dann, die einzelnen Sektionen, zu den Bauwerften nach Danzig, Hamburg und Bremen. Mit dem Güterzug oder über Binnengewässer mit einem Schiff. Sodass fast 180 Boote fertig waren. Und von den Typ 23 Booten, das waren die kleineren, da waren auch 40 ungefähr fertig. Und nun kommt das Tolle. Von den sogenannten Walterbooten. Die Walterboote waren ganz neuartige Erfindungen von Professor Walter. Schon in den 20er Jahren hat er das gemacht. Am Ersten Weltkrieg hat er schon U-Boote gebaut. Und das waren die, die mit Wasserstoffperoxid angetrieben waren, mit Gasturbinen. Und nach diesem Prinzip baut man auch heute noch U-Boote. Und das sind die besten U-Boote der Welt. Und wenn es die besten U-Boote der Welt sind, ist es doch selbstverständlich, dass wir davon einige verschenken. Und inzwischen sind auch ein paar nachbestellt worden. Und die, die geschenkt bekommen haben, die haben dann mit diesen neuen U-Booten Raketen-U-Boote gebaut, Raketenabfeuerungsanlagen draußen. Und die, die Boote geschenkt bekommen haben, sind ja umgerechnet auf die Bevölkerung die weitaus stärkste Atommacht der Welt. Tja, und dann liefen wir, weil wir am Schnorchel wieder einen Fehler hatten, eine Panne hatten, nach Bergen ein. Und da war in einem Reservat, lagen denn drei Typ 21 Boote, Schnee, ein anderer und wir. Und da gingen wir in die Werft, da wurde der Schnorchel repariert und abends sollte ausgelaufen werden wieder. Und dann kam Auslaufverbot wegen der Kapitulation und so mussten wir uns selbst bewachen. Und Schnee mit 25-11, der war schon draußen. Und der traf unterwegs den englischen Flottenverband, der Bergen besetzen sollte. Und da sagt Adi Schnee, Mensch, mal sehen, was unsere neue Technik alles kann. Und er ist dann mit äußerster Kraft, mit voller Maschinenkraft unter dem englischen Flottenverband immer hin und her gekurft. Mal sehen, auftauchen können wir ja immer noch. Sie haben nichts gemerkt. Dann lief er in Bergen ein, musste sich sofort natürlich beim Tommy melden. Und der hat gesagt, wo kommen Sie denn her? Und da haben die gesagt, hätten wir gewollt, dass Sie nicht hier kommen, herkommen können, wir hätten das verhindern können. Wieso? Dann haben wir die Logbücher und Tage und so weiter verglichen und die Engländer waren fassungslos. Und die haben nachher hunderte von diesen neuen Booten, 120 oder eher so was, haben die dann bekommen, haben sie zum Teil verschenkt an die Sowjets. Alle U-Boote der Welt heute haben ihre Grundlage in den Elektrobooten der deutschen Wehrmacht und den Walterbooten. Und dann kamen die Tommys und ich war Wachoffizier und wir lagen in einem Reservat, drei 21-Boote und ein 7C-Boot. 7C-Boot, Kapitänleutnant Thomsen, der kriegte da noch nach der Kapitulation das Eichenlaub verliehen. Da ist auch irgendwie ein Bild. Das war ein Kommandant von Schröter in der Biskaya. Da trugen wir noch Schwimmwesten, nicht wegen der Fliegerangriffe, und überall waren MGs notiert, nicht montiert. Und dann kamen die Tommys und so weiter, fragten den und waren fassungslos. Ich war Offizier vom Dienst im Reservat da unten und mit mir zusammen war der Gefechtsrudergänger von meiner Wache. Und da kamen plötzlich norwegische Partisanen und bauten 50 Meter vor unserem Eingangstor ein MG auf mit Schussrichtung auf das Lager. Und er sagte, Freund, so heißt er, Herr Oberleutnant, Das kommt doch nicht in Frage, das lassen wir uns doch nicht gefallen. Ich sage, Junge, hast du völlig recht. Moment. Und wir marschieren, als wenn wir die Division hinter uns hätten, auf die Leute zu und sagt, wenn ihr nicht sofort hier abhaut mit euren MG, dann fliegt ihr damit in den Bach, da ins Wasser. Und sie hauten ab. Gott sei Dank. Na, und dann kamen die Tommies. Nächsten Tag, ich war noch Offizier vom Dienst, und ich sage, what can I do for you? I'm the officer in service. Und sagt der eine nur, away! Ach, sag ich, das sind die Engländer, die Befreier, die großen, anständigen Kerle. Und dann meldete ich das dem Stützpunktkommandanten und dann wurden alle Boote besetzt, alle Besatzungen von Bord. 3 bis 4 Mann Techniker blieben nur an Bord und dann wurden die Boote nach England überführt und wie ich vorhin schon andeutete, entweder verschenkt oder verkauft oder in der Operation Deadlight Anfang Januar 1946 nordwestlich von Irland versenkt. Und unser Boot wurde gefunden von einem Sporttaucher vor ein paar Jahren und hat es sofort identifiziert, denn wir hatten vorne am Turm als Bootswappen das Verwundenabzeichen, weil wir so oft den Turm beschädigt bekamen in den langen Jahren der Feindfahrt. Ja, und dann mussten wir also, wie gesagt, alle von Bord und kamen auf ein Frachtschiff und sollten nach Deutschland transportiert werden. Und vorher hatten wir gehört, dass die Engländer so und so viel 1000 deutsche Gefangene an die Franzosen und an die Sowjets verkauft haben. Von unserer Besatzung waren welche dabei. Die haben jahrelang auf den humanen Rheinwiesen gelegen und sind zum Teil furchtbar verreckt. Und einer meiner besten Kumpels von Bord, der hat überlebt. Von dem weiß ich das. Na, und wir fuhren dann auch mit dem Frachter Richtung Heimat und hatten irgendwie gehört von der Geschichte mit den Amis und dem Verkauf an die Franzosen. Und wir fuhren Richtung Travemünde durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal über Brunsbüttel und dachten, verdammter Mist, jetzt sind wir dran bei den Sowjets. Nicht? Aber nein, in Travemünde alles von Bord, antreten und marschierten wir denn in irgendeinen Wald. Und vorher in Bergen da oben, da war ich auch mal Offizier vom Dienst und da kamen besoffene Matrosen auf mich zu und da habe ich gesagt, Kameraden, hier Disziplin bleibt. Wir Deutschen sind immer anständige Soldaten gewesen. Ihr geht sofort auf die Bude und legt euch in die Koje. Die taten das dann auch bis auf einen, der widersprach. Und da habe ich gesagt, komm, kommst jetzt mit in die Arrestzelle, bist festgenommen. Und dann haut er auf die Faust und haut ab. Und ich ziehe meine Pistole und schieße 2-mal in die Luft. Ich sage, halt, bleib stehen, bleib. Na, und da kamen noch 2 Feldwebel dazu und da habe ich gesagt, nehmen Sie den Mann da fest. Und den lieferten wir dann ab. Der kam in die Arrestzelle und da sagt er, ich als alter U-Boot-Fahrer und da kommt so ein junger Offizier, der überhaupt nichts erlebt hat. Ich sage, wie bitte nichts erlebt hat? Hier, das habe ich erlebt. Da konnte er mein EK1 und was weiß ich. Und wir marschieren also in Travemünde da, in den Wald, mit ein paar Kameraden und übernachten mussten wir in irgendwelchen Blech- oder Strohhütten, die wir uns da selbst bauen mussten. Und da war aber eine Feldküche. Und da konnten wir hin und zu essen holen. Und plötzlich sehe ich da hinten, da kommt doch der eine Junge, der von Norwegen da, der Besoffene, kommt uns entgegen mit anderen. Das sage ich meinen Kumpels, Kinder, passt auf, gleich gibt es eine Hauerei. Ja, das ist der Kommandant, das ist ein Reporter, da hinten ist der Obersteuermann und so. Das war in Danzig. Na, wie auch immer, die kamen auf uns zu und ich sagte, Kameraden, gleich gibt es eine Hauerei. Da kommt der auf mich zu, nimmt Haltung an. Herr Oberleutnant, ich möchte heute noch um Entschuldigung bitten für das, was ich in Bergen getan habe. Das war nicht in Ordnung von mir. Und ich war glücklich und selig und gab ihm die Hand und sagte, bist ein guter Kerl, mach's gut, nicht? Na, und dann wurden wir entlassen und ruckzuck war ich zu Hause. Und meine Eltern wohnten im Sauerland und es ist ganz unglaublich geradezu, von Hamburg aus habe ich einen Roten Kreuzwagen entdeckt, der ins Sauerland fahren wollte. Und nahm mich mit, ja, damals war eine große Volksgemeinschaft und Kameradschaft unter den Menschen. Und haben sich geholfen, ja, komm, steig ein. Ach, mir fällt gerade noch eine andere Sache ein, die die Kameradschaft bestätigt und unterstützt und schildert. Ich war im Urlaub, ich war dann landwirtschaftlicher Lehrling und war zu Hause im Sauerland auf Urlaub und steige in Marburg in ein D-Zug ein Richtung Hamburg und da kommt eine Polizeikontrolle in den Wagen. Das riecht ja so nach Kaffee. Das war natürlich alles Verbot, das war doch illegal alles. Und da sagt der eine Mann, die Frau, die hat was im Koffer da oben. Das rieche ich ganz genau. Machen den Koffer auf. Da war ein Pfund Kaffee drin. Und wir waren geladen. Wir hätten den am besten tot geprügelt, den Kerl, nicht? Dann haut der Polizist ab mit seinem Kaffee. Und sagte der, halt, halt, halt, nichts. Macht mal meinen Koffer auf. Da war ein halber Zentner Kaffee drin. Und die hat er dann verteilt mit dem Dings. Und mit dem Rest kam er dann gut nach Hause. Das nur so nebenbei, ne? Und dann noch eine andere Story, die auch mich immer wieder reizt und begeistert. Die Engländer haben uns in Bergen da auch gefilzt und geplündert. Und wir haben davon gehört. Und ich habe gesagt, so, die Reichskriegsflagge von U2506, die bekommt ihr nicht. Und jeder, der bei der Marine oder Handelsmarine irgendwie mal ein bisschen mit Flaggen zu tun hat, weiß, dass die Flagge am Ende so einen Rieg hatte, so einen festen Riemen, mit dem man die Flagge an einen Flaggenmast festbinden konnte. Aber der war natürlich sehr steif und ich hatte gedacht, die Flagge tust du in die Feldflasche. Na, und ich habe den Richter abgeschnitten, habe die Flagge in die Feldflasche getan und dann Kaffee, Tee, Zitronensaft, Tomatensaft da drauf, immer wieder aus und das stank wie die Pest. Und ich komme zum Tommy, oben. Ha, German! Da hatte ich meine Flagge. Die habe ich heute noch. Und als die englische Marine in Bergen eingerückt war und ich Wache hatte, das habe ich vorhin vergessen zu erzählen, da kamen die nochmal an und da sage ich wieder guten Tag und so. Und da sagt der, zieht seinen Trommelrevolver und sagt, weh! Und da sage ich zu ihm, hoffentlich habt ihr alle Goethe gelesen, LMA-Quadrat. Und bin dann wieder weg. Und als ich nach Hause kam, mein Vater saß im englischen KZ in Recklinghausen 3 Jahre, weil er Landrat war. Und ich war zu Hause dann wieder. Und da habe ich meine Mutter gebeten, Mama, nehm mir eine Flagge mit LMA Quadrat drauf. Und wir durften ja damals keine deutsche Flagge haben. Die Deutschen waren ja kein Reich mehr und kein Volk und keine Nation. Obwohl es gelogen ist. Aber das gleich noch. Und da hat meine Mutter mir eine Flagge genäht, LMA Quadrat. Und immer wenn Nationalfeiertag war, dann wurde diese Flagge bei uns gehisst, weil wir hier keine offizielle hatten. Und diese Flagge, die hängt heute bei mir in meinem Haus im Treppenhaus an der Wand. Tja, das war die Flagge mit LMA-Quadrat. Mein Bruder, mein jüngerer Bruder, 2 Jahre jünger, kam als Leutnant der Infanterie schwer verwundet nach Hause. Kam auch relativ früh, also im Sommer 1945. Und wir gingen spazieren und wir kommen nach Hause. Und meine Mutter, meine Großmutter, meine kleine Schwester, die war gerade 1 Jahr alt. Meine Mutter hat 6 Kinder gehabt, das letzte Kind mit 44 Jahren. Die waren ganz erschüttert und verweint. Ich sage, was ist denn los hier? Und der Bürgermeister war eben da. Was wollte der? Der wollte fragen, wo wir das Hitlerbild hingehängt haben. Ich sage, das ist eine Unverschämtheit. Der muss euch beschützen, dass ihr zurechtkommt. Na, ich sage zu meinem Bruder, Junge, wir gehen zum Bürgermeisteramt. Na, wir gingen zum Bürgermeisteramt, zu dem einen Beamten. Waren Sie das? Nein, nein, nicht ich, das war der Bürgermeister. Na, ich gehe zum Bürgermeister, klopf an, herein. Ich sage, waren Sie eben bei Malus? Ja. Haben Sie die Frage gestellt nach dem Hitlerbild? Ja, das habe ich. Ich sage, nehmen Sie bitte zur Kenntnis. Ich brauche das Bild nicht an die Wand zu hängen, ich habe es fest in meinem Herzen. So ein breites Hemd hatten wir damals an. Na, und dann habe ich mich verabredet, und deshalb erzähle ich es, nicht wegen des Bildes. Jetzt kommt es, warum ich das erzähle. Im Landratshaus, im Keller, hatten die Tommys die ganzen Zeugnisse und Papiere von uns Kindern und vom Vater und was weiß ich, auf den Haufen geschüttet. Und ich wollte Jura studieren in Göttingen und musste dazu meinen Reifevermerk haben. Und da sagt mein Bruder, du, das war verkehrt, was wir gemacht haben. Das war nicht klug. Ich gehe nochmal hin, was der macht. Na, der geht raus. Augenblick später stürmt er in den Keller rein und sagt, wir sollen verhaftet werden, wir müssen abhauen. Ich habe den getroffen, der ist auf dem Weg zum Secret Service und will uns festnehmen lassen. Ich sage, Moment mal. Und da sagt der englische Offizier, der dabei war, und deshalb erzähle ich es, Major Gemp. Das war ein wirklicher Gentleman. Der sagt, wer ist das? Was will der? Ich sage, das ist mein Bruder. Wir sollen verhaftet werden und so weiter. Deshalb, da ruft der den Secret Service an und sagt, da kommt jetzt der Bürgermeister von Bad Berleburg und will die Malus verhaften lassen. Erzählen Sie mal dem was von Demokratie und freie Meinungsäußerung. Die Befreiung haben wir euch doch gebracht. Und der haut ab, der Bürgermeister, völlig beleidigt. Abends war eine Kommunistenversammlung in Berleburg und da hat er sich da ausgeweint und die Malus auf den Mond gewünscht. Aber 2 Tage später kam dann ein englischer Offizier, der sprach fließend Deutsch und hat uns vernommen. Und ja, ist gut, ja, ist gut. Und dann, und jetzt nochmals aufpassen, am nächsten Tag dann, kam ein deutscher Kriminalbeamter. Wer ist Hans-Jürgen Malow? Das war mein Bruder. Ja, das bin ich, sagt er. Ich will Ihnen bloß sagen, in 2 Stunden bin ich wieder da und dann will ich Sie verhaften. Wiedersehen. Ist das nicht toll? Ist doch unglaublich geradezu. Der hätte 2 Stunden Zeit gehabt, abzuhauen. Und dann kam der und dann wurde er eingesperrt. Und weil es da kein KZ gab, das war alles überfüllt. Jeder, der Volksschullehrer war oder sonst Fehleinführer oder was, der war ja eingesperrt als Befreier, Befreiter. Und mein Bruder saß dann in der Arrestzelle des Rathauses. Das ist ein uraltes Rathaus aus dem Mittelalter. Und da war unten eine Arrestzelle für die bekloppten und betrunkenen Berleburger Bürger. Und da saßen drin ein Sturmbannführer der Waffen-SS, ein Jude, der bei den Tommys, der befreit wurde, ist aus dem deutschen KZ, aber bei den Tommys dann unterschlagen und geklaut hat, und mein Bruder, die spielen zusammen Skat. Und da habe ich denen gesagt, da war so eine Klappe in der Tür. Da konnte jeder, der da vorbeiging, konnte die aufmachen. Und da habe ich die jetzt immer versorgt mit Zigaretten und was die so brauchten, nicht? Na, und dann kam mein Bruder auch ins KZ nach Recklinghausen. Zu meinem Vater durfte er rein, da lag er im Lazarett. Und ich sag, da fragt er, ist Specki, das bin ich, ist er zu Hause von der letzten Feinfahrt? Ja, der ist zu Hause und ist alles in Ordnung und das klappt so. Ne? Ich wollte das nur erzählen. Es gab auch andere Seiten damals, wie Major Gimp, den ich hoch ehre und nicht? Es war fantastisch geradezu, dass man sowas erleben durfte. Ja, und dann hatte ich noch 80 Reichsmark von meinem letzten Gehalt. Und wir durften aber in Gefangenschaft nur abmarschieren mit 20 Reichsmark. Und ich habe gesagt, das kommt doch gar nicht in Frage, dass ich die abgebe. Ich habe die in Silberpapier eingewickelt und hinten in die Zahnpastatube getan. Ist klar gegangen, hat keiner gemerkt. Dann kriegte jeder Kommandant eines neuen U-Bootes eine sogenannte Kommandantenuhr mit Stoppuhr und so weiter, damit man die Laufzeit des Torpedos stoppen konnte, etc. Und das waren alle Schweizer Fabrikate, die Schweiz uns geliefert hat. Und da sagte ich meinem Kommandanten, Herr Kaloy, wenn wir das neue Boot kriegen, dann kriege ich aber die Uhr. Wir hatten so ein ganz breites Hemd an und ein gutes Verhältnis. Ja, ist in Ordnung. Dann kriegte ich die Uhr und dann haben uns die Engländer gefilzt und bei ihm haben sie die Uhr gefilzt und meine Uhr war in Silberpapier eingewickelt und in der Schuhcremeschachtel. Wir hatten so hohe Schuhcremeschachtel, Schuhcreme raus, rein und flüssig gemacht und wieder drauf in Betrieb genommen. Die habe ich heute noch, das heißt, ich habe sie nicht mehr. Ich habe sie Horst Bredow gegeben. Sie wissen vielleicht, wer das ist, der leitet das U-Boot-Archiv in Cuxhaven. Eine wunderbare Sache, wenn einer nach Cuxhaven kommt. Geht dahin. Es ist so märchenhaft schön, was der da alles gesammelt hat, mit einer Akribie sondergleichen. Da habe ich gesagt, Horst, da kommt aber ein Zettel dran. Diese Uhr wurde nicht 1945 befreit, sondern von mir 1985. Und die gehörte dem 1WO von 2506 KC Marlow. Und die können Sie heute noch sehen, die liegt im U-Boot-Archiv, liegt die da so. Na, dann auf der ersten Feindfahrt, als Fähnrich, das habe ich vorhin auch vergessen, erzähle im Grunde auch immer gerne, furchtbare Wasserbombenverfolgung, das Boot schüttelt sich, Licht geht mal aus und die Leute zitterten innerlich natürlich auch. Und da sagt der Kommandant, Fähnrich jetzt zur Zentrale. Bad Brinkmann war das, den ich vorhin schon erwähnte, und ich. Und wie alt waren wir damals? Wir waren also 19 Jahre und in die Zentrale. Und da fragt er uns bei der Wasserbombenverfolgung Geschichtszahlen ab. Und Geschichte war ich immer ganz gut. Und dann konnte ich alles, ja, danke, ihr könnt wieder auf Gefechtsstation gehen. Da sage ich, Herr Kaloy, darf ich auch mal eine Geschichtszahl fragen? Ja, Marlow, was denn? Wann war der Deutsche Zollverein? Im Moment, das war im 19. Jahrhundert, aber wann genau, weiß ich nicht. Ich sage, Herr Kaloy, das war 1834. Melde mich ab. Wunderbar, war herrlich. Wer wollte den Ersten Weltkrieg? Die britische Zeitung Saturday Review schreibt, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, aber das ist ein anderer Artikel. Vor allen Dingen aber gilt es, dass wir Engländer bis hier stets gegen unsere Wettbewerber in Handel und Verkehr Krieg geführt haben. Und unser Hauptbewerber in Handel und Verkehr ist heute nicht länger Frankreich, sondern Deutschland. Bei einem Krieg mit Deutschland kämen wir in die Lage, viel zu gewinnen und nichts zu verlieren. Und dann schreiben die später nochmal, 1897. Staaten haben jahrelang um eine Stadt oder für ein Thronrecht Krieg geführt. Aber da sollten sie nicht Krieg führen, wenn ein jährlicher Handel von 5 Milliarden Pfund auf dem Spiel steht. Zu Frankreich und Russland könnten wir das dann sagen. sucht euch die Entschädigung selbst aus, nehmt euch in Deutschland, was ihr wollt, ihr sollt es haben. Und so habe ich also ganze Archive voll mit diesen englischen Sprüchen, amerikanischen Sprüchen und so weiter. Von Ilja Ehrenburg aus Russland ganz zu schweigen. Vernichtet alles Deutsche. Und der Nathan Kaufmann, Hauk Kaufmann hat ja gesagt, der das Buch geschrieben hat, Germany must perish. Das deutsche Volk muss ausgerottet werden. Kastriert und sterilisiert. Es ist in der Tat, das war die Absicht. Aber da kam die Spannung zu Moskau dazwischen, sodass sie uns brauchten. Und die arbeitsfähigen deutschen Menschen werden als Sklaven in die Welt verkauft und dürfen ihr Heimatland nie wieder betreten. Aber fremde Rassen, die sollen nach Deutschland einwandern und sich die deutschen Frauen als Frauen nehmen. Und wer noch so ein bisschen nachdenken will und kann, der weiß, so eine ähnliche Parallele haben wir ja heute. Germany must perish. Deutschland muss verrecken. Das ist es. Nicht irgendeine Regierung. Ob das Mann Stresemann hieß oder der hieß Adenauer. Meinetwegen hieß er auch Kohl oder sonst wie oder Schmidt oder wie die alle heißen. Oder Adolf Hitler, das war denen völlig wurscht. Deutschland muss ausgerottet werden. Die Völker sind Gedanken Gottes und das haben wir zu respektieren. Und es wäre gut, wenn unsere Befreier das auch respektierten. Und nun komme ich zu der Zeit nach dem Krieg. Ich suchte, wie gesagt, eine Studiumstelle in Göttingen. Aber dann war die Familie da, die Großmutter, die eine Schwester, die ganz kleine Schwester, ein Bruder. Vater war im Kittchen, der eine Bruder im Kittchen. Was machten wir? Wir müssen was zu essen haben. Also werde ich Getreide- und Futtermittelkaufmann. Und ein Freund unserer Familie, der hat mich dann untergebracht als Lehrling in einem Getreidegeschäft in Wankendorf bei Neumünster. Und da kam ich an im Januar 1946, bitterkalt, und habe geschlafen im Büro und essen durfte ich beim Chef, der nebenan wohnte, in einem wunderbaren Haus. Und da habe ich auch erlebt, wie es sonst geht so bei den Deutschen. Die waren Selbstversorger, das heißt, die hatten Kühe, Schweine, Hühner, alles. Und wir hatten unsere Lebensmittelkarten. Und wir kriegten beim Essen beim Chef nur das, was uns auf Lebensmittelkarten zustand. Und der Chef, die hatten alles volle Teller und konnten zwei, dreimal nehmen. Und Erich Koch, das war ein Flüchtling aus Ostpreußen, der wohnte da mit, und wir haben gehungert. Und da fragte ich einen Marinesoldaten, der da auf dem Speicher arbeitete, der hatte immer belegte Brote und Eier und was weiß ich alles. Ich sage, sag mal Junge, wie machst du das überhaupt? Ich kann es mir zwar denken, aber wie geht das? Ach, sag doch mal. Der mit Pferd und Wagen immer Getreide ausfährt an die Windmühlen hier in der Nähe von Hamburg und an die Bäckereien in der Nähe von Wankendorf. Dem gibst du einfach einen Sack Roggen, hier stehen noch so viel rum, die sind doch gar nicht gezählt. Und der soll das zur Bäckerei bringen und du kriegst die Gutscheine und dann holst du dir dein Brot da immer ab. Jetzt hatte ich Brot genug. Und meine Familie gehungert. Und nachher hatte ich ein Schwein, drei Hühner, und habe nicht mehr gehungert, habe mich selbst versorgt und habe auch Rapsöl gehabt. So sind wir durchgekommen durch die Zeit. Ja, und dann musste ich eine neue Position mir beschaffen und ging nach Kiel zu einer Landhandelsfirma, hatte gute Zeugnisse und habe da hart gearbeitet. Und das kommt wieder auch etwas von den Deutschen. Mein Onkel, mein Patenonkel, der war Pastor gewesen der evangelischen Kirche, da in der Nähe von Wankendorf. Der war jetzt pensioniert. Und während des Krieges ist er wegen der Fliegergefahr nach Thüringen abgehauen und ist dann rechtzeitig zurückgekommen, als es vorbei war. Und den habe ich gefragt, weil die in Kiel wohnten, Mensch, kann ich bei euch eine Woche oder 14 Tage leben, damit ich mir eine Wohnung besorge? Kiel war total zerbombt. Ja, komm. Ja. Ich bin da 14 Tage, am 15. Tag morgens kommt meine Tante, holt mich aus dem Bett, sagt, du hast uns versprochen, 14 Tage zu bleiben, und nun ist es heute schon der 15. Tag. Das hat es auch gegeben. So war Verwandtschaft. Ich habe gesagt, Tante Gertrud, heute Abend bin ich draußen. Dann bin ich in die Nähe gegangen, da war ein zerbombtes Mietshaus und oben auf dem Boden, da war so eine kleine Wohnung, ein kleines Zimmer, und irgendwo war da ein Wasserbecken und was weiß ich und ein WC. Und konnte ich mieten, musste Miete dafür bezahlen, war alles zerstört, kaputt. Und ich habe gefroren und was weiß ich und es heil gemacht. Und dann kam wieder Volksgemeinschaft. Ich ging zu den Leuten, Nachbarn, die ich gar nicht kannte und die mich nicht kannten. Habt ihr Werkzeug für mich? Ich möchte mir und so. Und ich habe alles bekommen. Hatte nachher eine prima kleine Wohnung da. Na, und ein kleines Zimmer. Und dann wollte ich weiter. Ich war jetzt ehrgeizig. Ich war auf der Berufsschule in Neumünster mit 15-Jährigen zusammen und habe mit denen zusammen gepaukt und gebüffelt und so weiter. Und habe gute Prüfungen gemacht. Und dann suchte ich mir eine neue Stelle. In Hamburg. Ich wollte weiter. Ich werde bestellt von einer großen, von der größten deutschen Firma damals, zum Chef rein, Herr Dr. Töpfer. Die Firma hieß Alfred C. Töpfer, Ferdinandstraße in Hamburg. Ich komme da rein, setze sich. Haben Sie gedient? Ich sage ja. Was waren Sie? Ich sage das und das. Welche Waffengattung? Das und das. Welche Auszeichnung hatten Sie? Das und das. Sie sind engagiert. Das hat es auch gegeben. Ist doch unglaublich. Und dann musste ich mir in Hamburg eine Wohnung besorgen. Das war genauso schwierig damals wie in Kiel. Da wohnte ich erst außerhalb von Hamburg in Rahlstedt. Und dann in den Kolonnaden gegenüber von der englischen Offizierskneipe, wo die bis morgens rumsoffen und Krach machten. Und dann eines Tages kriegte ich dann meine eigene kleine Wohnung von Alfred zu Töpfer als Mietwohnung. Na, und dann ging das immer weiter. Und dann ging ich bei Töpfer weg. Das war auch eine Schande für mich und von mir. Ich habe bei einer anderen großen Firma einen Vertrag unterschrieben, ohne vorher mit Töpfer oder meinem damaligen Vorgesetzten Alfred Ernst von der Beek gesprochen zu haben. Das hat mich ein Leben lang verfolgt, genauso wie die Sache mit dem Moskito. Und dann ging ich nach Düsseldorf zu der Firma und die machten dann pleite. Und da hatte mich vorher schon einer gefragt, ein Makler, der die größte deutsche Maklerfirma hatte in Futtermittel in Hamburg. Mein Gott, dass Sie bei Töpfer jemals weggehen, das hätte ich nie gedacht. Ich hätte Sie immer gerne haben wollen. Ich habe ja keine Nachfolger. Ich habe nur Töchter und keine Jungs. Ja, ich sage, wir können ja in Verbindung bleiben, aber erstmal habe ich da nun unterschrieben. Und dann machten die pleite. Ich suchte den Herrn Heinz, die Firma Friedrich Heinz hieß die, auf. Und sofort waren wir uns einig, jawohl, ich fange da an. Juniorpartner, 50-50 von vornherein. Ist unglaublich geradezu. Und das war also im Jahre 53, 54 waren wir zusammen, noch. 54 Dezember bin ich in Berleburg im Urlaub, plötzlich kommt ein Anruf, Herr Heinz hat die Sprache verloren und hat Krebs. Und da ist er eineinhalb Jahre lang furchtbar gestorben. Und da war ich alleine in der Firma, weil ich mehr oder weniger alleine Inhaber. Und im Laufe der Zeit waren es dann 3, 4 Inhaber und 4 Mädchen. Wir haben die Firma also hoch gepusht und dann waren alle ehrgeizig und so weiter. Und dann habe ich mich gekümmert um die Frau vom Großadmiral. Und als der Großadmiral aus Spandau kam, war ich sein Fahrer. Wenn der Bruder von Hanna Reitsch, Kapitän Reitsch, nicht konnte, dann war ich der Fahrer vom Großadmiral. Und da habe ich, so war das damals, im CCH in Hamburg, das werden Sie alle irgendwie erkennen, das große Kongressgebäude in Hamburg, Riesensaal mit 1000 Plätzen. Da habe ich eine Veranstaltung organisiert, so ähnlich wie er das hier immer tut. Freiheit für Rudolf Hess. Der saß noch in Spandau. Und da kam der Großadmiral dazu und da kamen Bodyguards. Und ich sage, ihr passt auf den Großadmiral auf, dass dem nicht zustößt. Der kam durch den Hintereingang in den vollen Saal und tosender Beifall. Und ich habe zusammengearbeitet mit der Polizei, mit den Behörden, ganz harmonisch und großartig. Nichts ist passiert, alles war hundertprozentig in Ordnung. Und da sprach ein CDU-Bundestagsabgeordneter, Wissau oder wie die hieß, war blind, und der sprach dann auch, und es war tosender Beifall, und dann haben wir den Großadmiral alle großartig verabschiedet. Als wir zur Wehrmacht eingezogen wurden, nun frage ich diejenigen, die bei der Bundeswehr eingezogen wurden, da musste jeder von uns im Soldbuch tragen, die 10 Gebote für die Kriegführung des deutschen Soldaten. Und nun vergleichen Sie mal das, was unsere Befreier mit unseren Frauen, Kindern und Soldaten gemacht haben, nach der Befreiung, in Anführungsstrichen. Der deutsche Soldat kämpft ritterlich für den Sieg seines Volkes. Grausamkeiten und nutzlose Zerstörung sind seiner unwürdig. Der Kämpfer muss uniformiert oder mit einem besonders eingeführten, weithin sichtbaren Abzeichen versehen sein. Kämpfen in Zivilkleidung ohne ein solches Abzeichen ist verboten. Das hatte jeder deutsche Soldat im Soldbuch 1939. Es darf kein Gegner getötet werden, der sich ergibt. Auch nicht der Freischärler und der Spion. Diese erhalten ihre gerechte Strafe durch die Gerichte. Kriegsgefangene dürfen nicht misshandelt oder beleidigt werden. Waffenpläne und Aufzeichnungen sind abzunehmen. Von ihrer Habe darf sonst nichts weggenommen werden. Dumm-Dumm-Geschosse. Sie wissen, was es ist. Das sind vorne, wo die Spitzen abgefeilt sind und die Geschosse überschlagen sich in der Luft und reißen nicht so ein Loch im Körper des Gegners, sondern so ein Loch, sodass er sofort tot ist. Dumm-Dumm-Geschosse sind verboten. Geschosse dürfen auch nicht in solche umgestaltet werden. Das Rote Kreuz ist unverlässlich. Verwundete Gegner sind menschlich zu behandeln. Sanitätspersonal und Feldgeistliche dürfen in ihrer ärztlichen bzw. seelsorgerischen Tätigkeit nicht gehindert werden. Die Zivilbevölkerung, und das sage ich sehr gerne hier in Dresden, ist unverletzlich. Der Soldat darf nicht plündern oder mutwillig zerstören. Geschichtliche Denkmäler und Gebäude, die dem Gottesdienst der Kunst, Wissenschaft oder der Wohltätigkeit dienen, sind besonders zu achten. Natural- und Dienstleistungen von der Bevölkerung dürfen nur auf Befehl von Vorgesetzten gegen Entschädigung beansprucht werden. Neutrales Gebiet darf weder durch Betreten oder Überfliegen noch durch Beschießen in die Kriegshandlung einbezogen werden. Gerät ein deutscher Soldat in Gefangenschaft, so muss er auf Befragen seinen Namen, seinen Dienstgrad angeben. Unter keinen Umständen darf er über Zugehörigkeit zu seinem Truppenteil, über militärische, politische und wirtschaftliche Verhältnisse auf der deutschen Seite aussagen. Weder durch Versprechungen noch durch Drohungen darf er sich dazu verleiten lassen, zu Widerhandlungen gegen die vorherstehenden Befehle in Dienstsachen sind strafbar. Verstöße des Feindes gegen die unter 1 bis 8 angeführten Grundsätze sind zu melden. Vergeltungsmaßregeln sind nur auf Befehl des höheren Truppenführung zulässig. Da sehen Sie mal um die Wahrheit des deutschen Soldaten, wie er sich behandeln musste und wie er sich auch draußen benommen hat. Ein Beispiel dazu noch von der U-Boot-Waffe. Die Versenkung der Laconia. Vielleicht weiß der eine oder andere davon. Die Laconia war ein englischer Truppentransporter, der fuhr von Südafrika nach Hause mit Verwundeten, mit italienischen Kriegsgefangenen und mit polnischen Wachsoldaten. Und die wurden torpediert von einem deutschen U-Boot. Die Laconia sank westlich von Nigeria, Lagos. Und die Kommandanten, oder der Kommandant war hilflos und sagte, um Gottes Willen, das sind ja so viele Leute im Bach. Das sind ja gar keine Soldaten, das sind ja Zivilisten, das sind ja Frauen und Kinder dabei. Und hat sofort an Großadmiral Dönitz einen Funkspruch gemacht, er bitte Unterstützung zur Rettung von Tausenden von Frauen und Kindern. Großadmiral Dönitz hat sofort den Booten, drei anderen Booten gesagt, geht sofort in dieses Gebiet und helft bei der Rettung. Da hat er sofort einen Funkspruch gemacht an die englische Seekriegsleitung. Versenkt wurde heute Laconia. Und dabei sind so und so viele Frauen, Kinder und so weiter und so weiter an Bord. Ich bitte dringend, dass dieses Gebiet neutralisiert wird und erstmal nur die Leute gerettet werden. Und die deutsche Regierung hat dann auch ein ähnliches Ansinnen gestellt an die französische Regierung in Vichy. Die Vichy-Regierung, die also in Westafrika saß dann. Na, und die Deutschen waren dann mit drei Booten da und die Flüchtlinge waren selig und glücklich. Und die Schlauchboote und Rettungsboote wurde alles wieder irgendwie heil gemacht. Und die kriegten was zu essen, kamen an Bord von den U-Booten. Und dann kamen britische und amerikanische Bomber und haben Bomben dazwischen geknallt und mit Bordwaffen auf die im Wasser schwimmenden Menschen geschossen. Das Unternehmen wurde abgebrochen. Die Leute kamen dann in die Kutter und Schlauchboote, die da waren, und kriegten noch Lebensmittel damit rein. Und ein paar kamen dann auch, ein U-Boot kann ja nicht 50 Mann aufnehmen oder was. Ich erzählte ja vorhin, dass wir in Gotenhafen welche aufgenommen haben. Das waren 30 Mann maximal, die wir nehmen konnten. Das waren die großen Boote. Aber Gottlob wurden dann die ganzen Leute, und nicht die ganzen Leute, aber ein Großteil der Leute von der französischen Marine, die aus Vichy ausgelaufen war, gerettet. Das war die Kriegführung der alliierten Befreier. Der französische Ministerpräsident Clemenceau sagte, es gibt 20 Millionen Deutsche in Europa zu viel. Der polnische Staatspräsident Grabski sagte 1923, das polnische Volk kann das Ergebnis der Volksabstimmung in Masuren nicht als letztes Urteil der Geschichte anerkennen. Der Bestand der Republik wird erst dann dauerhaft gesichert sein, wenn wir den unvermeidlichen Kampf mit Deutschland siegen. Die polnische Zeitung Gazeta Gdańska schreibt, alles Land, das noch im Besitz der Deutschen ist, muss den deutschen Händen entrissen werden. Dann Präsident der religiösen Weltliga 32 in Paris. Deutschland ist unser Staatsfeind Nummer 1. 1932, nicht? Das war also vier Jahre, 1932, das war also lange vor dem Führer des Deutschen Reiches. Deutschland ist unser Staatsfeind Nummer 1. Es ist unsere Sache, ihm erbarmungslos den Krieg zu erklären. Ich bin gleich fertig. Der britische Lord Wensitat sagte, ständiger Unterstaatssekretär, der im Außenministerium war, er schrieb in seinem Buch Black Record, schon zu Zeiten des Tacitus haben die Deutschen den Weltfrieden gestört. Deshalb hätte man sie schon damals ausrotten müssen. Nur so ein x Zitate, damit kann ich also wirklich viel, viel dienen. Emil Ludwig Cohn schreibt, Hitler will nicht den Krieg, aber er wird dazu gezwungen werden. Und das haben wir ja erlebt. Ich bin ja Zeitzeuge. Und wenn Sie Leute meines Jahrgangs waren oder noch ältere, und wenn Sie ehrlich sind und die Wahrheit suchen wollen, wie ich ganz zu Anfang so nachhaltig sagte, dann werden Sie Ihnen alle das bestätigen. Nun möchte ich mich bei Ihnen bedanken und verabschieden mit den Versen von Mahareng. Mahareng ist die Mutter von Thies Christoffersen, Marion, sag mal, von Claudia Brüning in Oldenburg. Man hat unsere Väter verraten und sie als Verbrecher entstellt. Doch sie waren die besten Soldaten der Welt. Allein gegen viele Nationen haben sie unsere Heimat bewacht und ohne sich selbst zu schonen, ihre Taten als Helden vollbracht. Und wenn auch die Feiglinge schweigen, wir ziehen für die Wahrheit ins Feld und werden in Ehrfurcht uns neigen vor den tapfersten Männern der Welt. Man soll ihnen endlich nun geben, was mancher im Herzen schon spürt. Den Toten und jenen, die leben, die Ehre, die ihnen gebührt. Wir werden sie niemals verraten, nicht einmal für Wohlstand und Geld. Denn sie waren und sind die Soldaten, die besten Soldaten der Welt. Spartaner-Jünglinge ist ein Buch über die königlich-preußischen Kadetten aus dem Jahre 1895 etwa. Und dieses Buch hat mich ein Leben lang verfolgt. Und ich muss Ihnen ehrlich gestehen, und ich schäme mich deshalb nicht, oft kamen mir die Tränen, wenn ich das Buch gelesen habe. So erschütternd schön und voller Ehrfurcht ist das Buch geschrieben. So dass ich dachte, ach, Kinder, du musst auch was tun. Und 1994 habe ich das Buch neu auflegen lassen und drucken lassen. Und ein paar tausend Stück habe ich davon unter die Menschen gebracht. Und am Schluss von den Spartanerjüngern, da ist diese wunderbare Abhandlung. Der jüngste Leutnant von Detlef von Lilienkron. Der ist also 1844 geboren, Lilienkron, und 1909 gestorben. Historischer Vorgang zur Zeit Friedrich des Großen. Ich will das jetzt nicht vorlesen. Aber es ist so erschütternd und ergreifend schön. Und dieses Buch hat mich auf allen, mein altes Buch, auf allen Feindfahrten begleitet. Und immer wenn es mir ordentlich welche auf den Kopf gegeben hat, dann habe ich da drin gelesen. Und sofort war man wieder in Ordnung. Und dann habe ich das gefunden in meiner Bücherei oder bei meiner Mutter und habe das nur neu drucken lassen. Nächsten Tag ging es wieder los. Verladen. Und mein Zuführer, hier. Jägerwacht. Und dann geht es zu zwei mit. Dann mit so das MG, das große Visierkampf für Flieger. Es dauert im Grunde lange. Und die Jagd ist wieder da. Das erste Mal könnten wir bloß noch weggucken. Sonst hätte es uns mit erwischt, wie es wäre oder so. Schön ins Gras gebissen haben wir bloß von unserer Kompanie, auch von den anderen Kompanien. Und wo der wieder die Runde drehte und kam, dann haben wir auch eingehalten. Aber dann hat es nicht getan. Du sagst bloß, es war ja so jeder 8. bis 10. Schuss war Leuchtspur. Und du sagst, wo du hinschießt genau. Und wie das abgespritzt ist. Den hat es nicht getan, aber der ist nicht wieder gekommen. Ich sage, ich wollte es gerade schreiben, weil das gar nicht glauben, dass ich, der kleine Kerl, ja mit Adolf zusammengekommen war. Ne? Ja, das stimmt alles, Mensch. Der ist reingefahren in einen, weißt du, was da los war? Da hieß es, da drinnen bleibt es schon um. War raustreten, du musst die Woche raustreten. Und der Reis ganz einfach auf den Ehrenhof, die standen die und da wurde eine richtige Meldung gemacht. Weißt du, wenn einer hier den Knopf nicht oder was nicht gestimmt hätte, da wäre was passiert. Ne? Hat alles geklappt und dann sagt der Herbert, das weiß ich, was los war. Als der Führer drin war, da mussten wir alle das Auto putzen. Das weißt du, wie die Wiesen dann, die Spiegel hier und Standort vorne her und alles so, da haben sie ganz schön geputzt. Und sau, wie die Verrückten so, haben die bald den abgebrochen.

Und wenn er sah, er hat nie Angst gehabt. Ja? Das gibt es nicht. Ja? Also jeder Soldat hat Angst. Und ich habe an meinen Vater komischerweise gedacht, weil das auch ein alter Kämpfer war. Und er hat mir wirklich, und wisst ihr, was passiert ist von ihm? Ganz grausam. Ja? Ganz grausam. Das war direkt Mann gegen Mann mit ja, aufgepflanzten Bajonetten, ja, Handgranaten, Nahwurf und alles. Ganz schlimm. Ja? Und ungefähr so eine Viertelstunde später, ja, der ebbte es langsam ab. Und da kamen drei Schatten zurück. Ja? Ja. Und ich bin wie eine besenkte Sau ja, hinterhergelaufen. Und jetzt musste der Bischof, der musste jetzt ran. Ich habe natürlich Schiss gehabt, ganz klar. Ich wollte natürlich auch schlauer sein als nicht, die anderen. Gelernt, wie das gekommen ist, dass ich dann nicht auch das Gleiche leiden müsste. Jedenfalls hat es lange gedauert. Nur habe ich eine, ja, irgendwie so eine innere Eingabe gehabt. Du musst mal, da hatte ich das MG, weil ich Lademung hatte, den Kopf unten gelassen, hat das Handtuch genommen und hat dann einen Gurt eingeführt, um dann gleich wieder losschießen zu können. In dem Augenblick, wo ich wieder hochkomme und abdrücken wollte, knallt es wieder auf und wird dran Bischof. Hier rein. Naja, wie das aussieht, könnt ihr euch vorstellen, wie es dann blutet wie ein Schwein. Der Piot, ich habe für längere oder kürzere Zeit die Besinnung verloren, blieb da nicht aus, wusste nicht, wo ich war. Auf einmal wurde ich wach, kam wieder zu mir, hat mir der Piot den Kopf verbunden, aber rundherum, da habe ich so einen Turban gebaut. Da hat er mich angepackt, Kräfte hat er gehabt, wie sein Stier so angepackt hat. Und ich habe raus, fort! Jetzt war ich aus der Deckung raus, hat mich rausgeschmissen gehabt. Und ins Loch rein konnte ich sowieso nicht, da musste ich mich halt zurückrobben bis zum kommenden Gefechtsstand. Ich erzähle das jetzt nicht wegen irgendwelchen Tapferkeiten oder irgendwas, sondern Erlebnisse, die ihr mal auch hören könnt und dürft. Jetzt hatte ich einen Turban, jetzt hatte ich hinten die Feldflasche mit dem Brotbeutel und die Gasmaske. Und die Russen haben sich einen Spaß daraus gemacht, diesen weißen Punkt da vorne, dem wollen wir ordentlich mal den Arsch einheizen. Die ersten Berührungen, möchte ich euch sagen, waren nicht einfach. Der allererste Direktangriff der Russen kam, als wir dort mal kurz in einer Feuerstellung lagen. Und ich den ersten Einsatz hatte, da kam Gedanken, wie ist es? Und vor allen Dingen sahen wir auf der gegenüberliegenden Hangseite die Infanterie der Russen in Schützenlinie, ne, die wir in direkten Beschüssen haben. Und jetzt kommt was. Ich habe mich bald in die Hosen gemacht, weil ich berichtet habe, stand hinter dem Richtgerät, ging rüber und zog ab. Und in dem Moment war mein Rottenführer, also mein Geschützführer, noch am Richtgerät. Der kriegte ein Ding, er trifft gar nicht. So ein blaues Auge hatte der. Hat der mich zusammengeschissen? Naja, das war die Aufregung beim ersten Einsatz, dass ich wirklich nicht das Kommando abgewartet habe, sondern abgezogen. Na, das passiert jeden, hat er gesagt, aber trotzdem haben sie mich ganz schön zernischelt damals. Und wir haben immer alle vermutet, wir kommen zu den Sturmjägern. Ich weiß nicht, also, ob das Ihnen schon ein Begriff ist. Die Focke-Wulf 190 war nicht dafür geeignet. Es war ja so, dass man also mit den technischen Mitteln, den Waffen, die eine Maschine hatte, wenn man einen Viermott-Bomber versucht abzuschießen, wenn das aber nicht gelungen ist, man hat ja eine Verpflichtung unterschreiben müssen vorher, das war wie so eine Ehrenerklärung, dass man diesen Bomber dann rammt. Ja. Hinten am Leitwerk oder sonst irgendwo, also wo das... Wenn man Glück hatte, ist man dann nach dem Fallschirm rausgekommen. Es ist einigen gelungen, aber manche haben durch ihr Leben dafür gegeben, um so einen Viermottbomber danach zu haben. Aber ich muss heute wieder hier sagen, uns junge Leute hat es das wenig interessiert. Es gab so viele freiwillige Meldungen dazu, zu den Sturmjägern, dass die einen Schlussstrich gezogen haben, sondern mehr können wir gar nicht gebrauchen. Also ich würde sagen, die deutsche Jugend, die hier in der Luftwaffe war, die war schon engagiert und überzeugt davon, um hier den deutschen Waffen zum Sieg zu verhelfen. So muss ich es heute sagen.